Zeit ist heut. Was blieb vom Sommer? Nur ein Edelweiß. Die schönste Zeit ist heut. Was kommen wird, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ergreif den Augenblick. Du lebst und liebst nie mehr so jung wie heut. Und blicke nicht zurück. Erkenn, die schönste Zeit ist heut, ist heut, ist heut. Vergiss, vergiss doch die Vergangenheit. Heut, denn morgen ist für uns noch weit. Ergreif den Augenblick. Du lebst und liebst nie mehr so jung wie heut. Und blicke nicht zurück. Erkenn, die schönste Zeit ist heut, ist heut, ist heut. Ergreif den Augenblick. Du lebst und liebst nie mehr so jung wie heut. Und blicke nicht zurück. Erkenn, die schönste Zeit ist heut, ist heut, ist heut. Heut, vergiss doch die Vergangenheit. Heut, denn morgen ist für uns noch weit. Ergreif den Augenblick. Du lebst und liebst nicht mehr so jung wie heut. Und blicke nicht zurück. Erkenn, die schönste Zeit ist heut.